herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge Geldlehre. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist der wunderbare Nick Stieglitz. Moin, moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick. Hallo Philipp. Nick, die Ereignisse überschlagen sich. Lass uns mal in der Folge das so ein bisschen einordnen. Doch bevor wir das tun, was war das denn für eine Folge letztes Mal mit Bit Capital? Das war ja wohl richtig interessant, richtig tief rein. Es war aber auch, wie ich finde, manchmal ein bisschen zu tief. Was war deine Meinung? Ja, genau so. Tatsächlich waren das auch die Rückmeldungen. Also wir haben thematisch viele coole Rückmeldungen bekommen, generell auch einige zu der Folge. Aber bei den meisten war der Tenor, es war dann doch ein bisschen zu viel Monolog von unserem Gast. Wobei, das will ich jetzt gar nicht negativ darstellen, weil wir müssen ja wirklich sagen, fachlich ist der ja wirklich gut drauf. Und wir haben ja auch außerhalb der Aufzeichnung mit ihm gequatscht. Und der brennt ja so dermaßen für deren Fondsgesellschaft, für das Produkt. Und also das steht über allem, dass der wirklich fachlich gut ist. Aber es war tatsächlich, war auch mein Empfinden, ein bisschen zu eintönig. Also den Vorwurf, den müssen wir beide uns auch gefallen lassen, glaube ich. Da hätten wir an der einen oder anderen Stelle einfach auch mehr reingrätschen sollen. Also ich glaube, wir haben noch nie so wenig Rede an Teil. Also wenn das so weitergeht, sind wir bald arbeitslos. Aber genau, das ist halt so. Und aber uns andersrum haben wir beide ja auch danach schon gesprochen und gesagt, so ja, was hätten wir jetzt da groß machen sollen? Manchmal muss der Gast dann auch einfach reden lassen, wenn er was zu erzählen hat. Und das ist ja auch gut, besser als den Leuten das nur aus der Nase zu ziehen. Also von daher, es war mal ein bisschen was anderes, aber alles in allem, glaube ich, trotzdem für die meisten interessant. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja eine Weile daran gearbeitet, dass wir mit BIT sprechen. Letztlich seit dem Fondskongress vor 2 Jahren. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, also eine halbe Stunde machen wir gerne mit euch. Dann sind es am Ende 52 Minuten geworden. Und auch das spielen uns ja auch die Fondsmanager ja immer wieder auch zurück nach solchen Interviews. Die mögen das halt auch, dass wir schon ein bisschen uns auch auskennen und auch gut enough, also das hat ihn ja wirklich auch erfreut und tatsächlich ja wenig Redeanteil. Ja, aber wir haben halt, wie wir es auch immer machen, da sind wir auch echt manchmal zu doof, wir haben halt im Vorfeld schon so viele Fragen gestellt und die hat er dann in der Folge alle verarztet oder auch was so erzählt, aber das hätten wir mal eher dann in der Folge vielleicht mal so als kleinen Zwischeneinwand fragen sollen, weil gefühlt hat er, glaube ich, alle Fragen von uns dann so auf dem Schirm gehabt. Genau, wir hätten eigentlich gar nichts sagen müssen. Nee, genau, also im Grunde, Philipp, ich sag's jetzt, wie es ist. Ne? Du bist ja zwischendurch, hast dir ein Getränk geholt während der Aufzeichnung. Ich kann es ja sagen, wie es ist. Und hast mir gesagt, Nick, wenn was kommt, du musst gerade am Start sein, ich hole mir gerade eine Coke. Aber es hat dich keiner vermisst. Also wir hätten zwischendurch auch einfach mal eine Runde FIFA spielen können. Oh nein, so auch nicht. Nein. Aber nee, war schon cool. Ist mit dem Augenzwinkern. Ja, absolut mit dem Augenzwinkern. Und man muss ja auch wirklich sagen, du hast am Anfang der Folge hast du gesagt, Philipp, gib es zu, du bist ein Fanboy. Ich bin es immer noch und vielleicht jetzt sogar noch mehr als vorher. Ja. Weil mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Mir macht der Fonds so viel Spaß und es ist wirklich so eine andere Herangehensweise, finde ich. Und von daher. Und nochmal, man muss wirklich sagen, wir haben ja jetzt nicht irgendjemand da gehabt, irgendeinen Verkäufer vom BIT, sondern wir haben jemanden, also der Marcel, das ist einer, der ist Deep Dive drin. Der ist drin, der trifft da die Entscheidung mit, ne? Und deswegen nochmal, wenn man so jemanden hat, dann muss man den einfach auch mal erzählen lassen und dann ist es auch cool. Also den Einblick kriegt man sonst nicht, von daher nochmal liebe Grüße an Marcel, das ist schon echt cool gewesen, dass wir das machen konnten mit ihm. Und es war auch trotz alledem, waren die Feedbacks echt cool und auch echt viele. Also wobei das haben wir schon erwartet, wenn BIT kommt. Ja, das stimmt. Sehr cool, sehr cool. Aber lass uns nun auf die aktuellen Ereignisse blicken. Und Nick, bei mir hat in den letzten beiden Wochen das Handy ja gefühlt nicht stillgestanden. Ich habe Nachrichten bekommen wie zum Beispiel, Philipp, die Börse liegt am Boden. Was sollen wir machen? Wollen wir verkaufen? Oder aber auch Mega-Crash, sollten wir jetzt mal richtig dick nachschießen? Und ich sitze dann da vor meinem Handy und denke mir so, nee. Also ich fühl's nicht. Vielleicht, Nick, willst du ganz kurz mal einordnen, was war in den letzten Wochen los an den Märkten? Was hat uns bewegt? Und was hat vielleicht den einen oder anderen geneigten Anleger dazu verleiten lassen zu denken, das wäre jetzt hier der große Crash? Wir sind heute zweisprachig unterwegs. Ja, also tatsächlich, ich meine, die meisten haben es mitbekommen, ne, dass die Märkte in Anführungsstrichen sich dann doch deutlich nach unten entwickelt haben, gerade im Technologiebereich. Und das ist das, was viele ja besonders spüren. Und also wir haben das natürlich hier auf dem Schirm und Philipp und ich waren echt so die zwei, drei Wochen, seitdem das jetzt geht, extrem entspannt und haben auch immer wieder gesprochen. Und natürlich haben wir auch immer wieder gesagt, ey, müssten wir jetzt vielleicht mal kurzfristig eine Folge rausbringen. Aber irgendwie, wie du es gerade sagst, haben wir es gar nicht gespürt, weil wir sagen, wir wollen auch gar nicht dieses Panische und jetzt ist alles dem Untergang geweiht oder jetzt alle rein oder jetzt alle raus. Also man hört jetzt auf der einen Seite die ganzen Crash-Propheten, die wieder kommen. Auf einer Seite lese ich ständig überall oder auch bei YouTube bei den Videos so, ey, jetzt ist die Einstiegschance gekommen, Nvidia 15% unter Allzeithoch. Ja, immer noch 50% teurer, als man eine Aktie eigentlich haben dürfte, so gefühlt. Aber nee, haben wir jetzt bewusst nicht gemacht. Also wir sind jetzt bewusst lieber in unserem Rhythmus geblieben, weil wir wollen jetzt hier auch keinen heiß machen, weil am Ende, wir wissen ja gar nicht, was kommt. Ich hatte jetzt gerade Ende letzter Woche wieder ein Investoren-Newsletter rausgeschickt. War einfach generell mal wieder in einer Zeit. Und man muss schon sagen, viele unserer Kunden fragen uns schon im Moment, ne, wie sieht es gerade aus? Und da macht man ab und an mal so einen Rundumblick, wie sieht es denn aus? Und rein von den Bewertungsabschlägen sind wir laut Definition in einer Korrektur. Also mindestens 10% gefallene Märkte ist eine Korrektur laut Definition. Und da habe ich witzigerweise letzte Woche eine ganz interessante Statistik von einem ganz bekannten Wall Street-Statistiker gelesen, der das mal eingeordnet hat, was passiert denn, wenn so eine Korrektur eingeleitet wird. Also wenn wir schon mal 10% verloren haben, kann man davon ausgehen, dass das noch schlimmer wird und wir in einen Bärenmarkt geraten. Und Bärenmarkt, muss man ja sagen, ist dann ab 20% Korrektur und alles, was da noch darunter kommt. Und so das erste Gefühl, das ist so das, was wir auch von unseren Kunden und Hörern gespiegelt bekommen, ist dann wirklich so, ja, jetzt geht's bergunter und das kann jetzt nur noch runtergehen. Ich habe es ja schon immer gesagt, jetzt geht's runter. Die Statistiken sagen tatsächlich was anderes. Also der Dr. Ed Yardeni, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, der hat eine Aufzeichnung, eine Analyse vorgenommen seit 1929. Und in dieser Zeit gab es insgesamt 56 Korrekturen, die durchschnittlich 115 Tage angedauert haben und die im Durchschnitt um die 13% Verluste hatten. Das ist so auch ungefähr das, was die Märkte jetzt gerade haben. Und von diesen 56 Korrekturen wurden nachher 22 dann zu wirklichen Bärenmärkten, also mehr als 20% Verlust. Also jetzt kann man so eine Statistik immer so oder so sehen. Der eine wird jetzt sagen, oh Gott, das ist ja mehr als ein Drittel, dass das richtig crasht. Die positiv Gestimmten sagen, ah, okay, das ist ja noch nicht mal ein Drittel oder mal gerade mal noch ein gutes Drittel irgendwie, dass das crasht. Das heißt, wahrscheinlich wird es gar nicht groß crashen. Und am Ende des Tages sagt uns das ja nur eins, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und ja, Philipp, ich weiß nicht, wie du es siehst oder wie deine weiteren Kundenrückmeldungen waren, aber am Ende des Tages sage ich immer, das ist so der normale Börsenverlauf, den wir natürlich auch einfach mal ertragen müssen. Ja, also was ich ja spannend finde, ist, wir reden hier seit, glaube ich, mal 18 Monaten in diesem Podcast darüber, dass die Märkte von einigen wenigen getrieben sind. Ja, das sind die großen sieben, ja, die den S&P 500 einfach auch dominiert haben, die Märkte auch in den letzten Jahren hochziehen lassen, ja, ganz klar. Und die lassen jetzt natürlich auch ein bisschen die Luft raus. Und wir reden seit 18 Monaten darüber, dass man sich da nicht kirre machen soll, nicht alles auf ein Pferd setzen soll, auch wenn das so verlockend scheint, dass hier der Nachbar alles in Nvidia drin hat, ja. Aber letztlich, wenn man breit aufgestellt ist, und deswegen bin ich auch völlig entspannt, weil S&P 500 ungefähr 10% Wertverlust in wenigen Tagen, gucke ich in die breiten Kundendepots, sind wir da eher bei 5 oder so, ja, also tiefenentspannt, wir haben schon immer viel Wert auf Diversifikation gelegt und wenn man dann immer sagt, okay, man geht jetzt nicht all in einzelne Segmente, in einzelne Regionen, Amerika wurde echt stark übergewichtet, wir haben immer mal wieder versucht, das zu korrigieren, manch ein Anleger hat uns das übel genommen, weil er vielleicht nicht die Performance mitgenommen hat, aber jetzt sieht man, ja, es ist doch auch ganz richtig so und in einer Korrektur wird sich letztlich das dann auch nicht ganz so dramatisch niederschlagen. Und außerdem, mein lieber Nick, wir hatten 24 ein super Jahr, wir hatten 23 ein super Jahr. erstmal will ich 2025 jetzt noch nicht abhaken, aber selbst wenn das so bliebe, wenn jetzt heute der 31.12. wäre und sagen, okay, das Jahr war jetzt hier Mist. Ja, ganz ehrlich, wir hatten 2021 einen Höchststand von 4.600 Punkten im S&P 500. Ja? Dann rannte der hoch bis auf 6. Jetzt ist er bei 5,5 um und bei, ne? Ein bisschen drüber. Also das heißt, der ist immer noch weit über den damals scheinbar so hohen Höchststand. Also ich bin völlig tiefenentspannt. Letztlich, wir sehen es ja auch jeden Tag, extremste Schwankungen. Am Freitag, am 14.03., wir nehmen jetzt hier heute auf, am Montag, am 17. Guck mal, am Freitag gingen die Börsen sowas von wieder nach oben, an einzelnen Tagen. Klar ist, es ist viel Bewegung im Markt, es ist eine hohe Volatilität, wir haben viel Verunsicherung, aber ich persönlich, du lächelst schon, ich persönlich bin 0,0 verunsichert. Ja, du hast es ja auch genau richtig gesagt. Das Einzige, was wirklich zählt und das Einzige, was man machen kann, um in so einer Situation gut dazustehen oder eigentlich auch durch jede Situation an den Märkten zu kommen, ist einfach Streuung, Streuung, Streuung. Und das gilt sowohl, was die Länder angeht, als auch vor allem natürlich, was die Branchen angeht. Also, ja, bevor ich jetzt anfange zu überlegen, ja, was ist jetzt mit den ganzen Tech-Titeln und hin und her, dann einfach mal sich nur die Frage stellen, bin ich in allen Bereichen gut aufgestellt? Weil dann geht halt Tech mal nach unten und die ganzen Konsumgüter sind nach oben gegangen. Also von daher, ich sehe es genau wie du, entspannt sein, auf einen zukommen lassen, langfristig denken. Das Einzige, was man ja in so einer Situation immer mal machen sollte, dass man sich die Frage stellt, sind meine Anlageziele noch so, wie ich sie mal definiert habe? Also bin ich von meinem Depot so aufgestellt, wie ich sein möchte? Oder haben sich meine Anlageziele vielleicht geändert? Weil natürlich derjenige, der in ein, zwei Jahren jetzt an sein Geld möchte, an sein Depot, der sollte vielleicht schon mal in so einer Phase oder aber auch generell immer sich die Frage stellen, muss ich ein bisschen schwankungsärmer mein Geld anlegen? Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber jeder, der nicht in so einer Situation ist, also jeder, der ein paar Jahre oder mittel- und langfristig Zeit hat an der Börse, der sollte sich mit diesen Themen gerade aktuell einfach gar nicht beschäftigen. Weiter seine Sparpläne besparen, vielleicht hier und da mal eine Einmalzahlung machen. Ist doch gut, wenn es mal 10-15% runterkommt, lieber dann eine Einmalzahlung, als wenn es wieder alles auf Höchstständen ist und dann einfach mal laufen lassen, so. Also weißt du, was ich auch so erschreckend finde? In den letzten Wochen bei diversen Börsen, Podcasts oder auch anderen Plattformen wird jetzt überall, war jetzt die Headline, MSCI World ETF ist tot. Ja, alle raus da oder wir müssen das alles neu überdenken. Also ich finde das genauso Blödsinn, wie das jetzt alle Jahres immer hieß, alle rein in den MSCI World. Das ist das Allheilmittel. Und jetzt ist auf einmal, Das ist völlig falsch. Also das ist doch total bescheuert. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Also wir haben ja schon, wir warnen ja schon seit Jahren vor dem MSCI. Also was heißt warnen? Ja genau, also warnen ist jetzt auch wirklich. Ist das falsche Wort. Ne? Aber wir weisen auf die Gefahren hin, sagen wir es mal so. Ja, vor allem, weil Nick, die Leute sagen ja, auch das sagen die ja zu mir manchmal, Philipp, ich hätte gern was Sicheres, was wirklich was Sicheres, sowas wie ein MSCI World. Ganz genau, das wollte ich damit sagen. Also ich sage auch, also bevor ich mir keine, also wenn ich mir keine Gedanken will, machen will, in was ich investiere, dann nehme ich einen MSCI World. Und den kann ich auch immer noch nehmen. Natürlich. Aber die ganzen Leute, die den für heilig erklärt haben, und das in die Richtung ging das teilweise. Yep. Die einzig wahre Geldanlage und ist ja durch die Decke gegangen wie sonst was. Und da haben wir schon immer hingewiesen, Leute, guckt euch mal nicht nur die letzten 12 Jahre an, sondern auch die 12 Jahre davor. Da hat sich der MSCI World gar nicht bewegt. Also da ist da einfach nichts passiert. Weil die teilweise, je nachdem, welchen man da jetzt hat, Gewichtungsprobleme haben und eben sehr auf die großen Tech-Titel fokussiert sind. So, ja, und da hatte ich ja letztes Mal schon, glaube ich, erzählt, auch mit Flossbach von Storch vor 2, 3 Wochen einen Vortrag zu dem Thema. Ja. Sehr, sehr interessant. Was wurde der belächelt, dass der so an Nvidia vorbeimarschiert und geächtet fast schon? Ganz genau. So, und jetzt. Irgendwo freut es mich jetzt ein bisschen, dass die Leute merken, upsie, ja, vielleicht ist das ja gar nicht ganz falsch, dass man da ein gewisses Klumpenrisiko haben könnte. Aber nochmal, einfach mal Ball flach halten, ruhig bleiben und es wird sich auch alles wieder regulieren. Es ist auf jeden Fall an der Stelle erstmal ein bisschen auch gesund, wenn sich das eine oder andere Unternehmen, was vielleicht einen Ticken zu hoch bewertet war, auch mal wieder einspielt. Ob daraus jetzt ein Bärenmarkt wird, also ob das nochmal 10-15% runtergeht, ja, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, es wird auch irgendwann wieder hochgehen. Also von daher generell, glaube ich, sollten wir nicht in Panik verfallen. Aber dennoch, Philipp, ich fände es gut, wenn wir einmal vielleicht so einen kleinen Umriss machen, was jetzt überhaupt die Gründe dafür sind, dass wir diese Themen gerade haben. Ja, gerne. Also wir haben zum einen natürlich ein Riesenthema in Amerika. Wir haben komplett neue Machtverhältnisse, komplett neue Unsicherheiten. Die NATO ist auch durchaus ganz schön instabil geworden, weil der zuverlässige Partner, sowohl Handelspartner auch als auch Sicherheitsgarant Amerika, auszufallen scheint, weil dort einfach, man kann das, was Herr Trump vormittags postet, hat er um 14 Uhr schon wieder einkassiert, weil er zwischenzeitlich mit irgendeinem Automobilchef aus Kanada gesprochen hat und er gesagt hat, okay, wir machen das doch ein bisschen anders, ihr habt jetzt doch nochmal Zeit. Und also Börsen mögen vor allem Unsicherheiten überhaupt nicht. Krisen und auch Probleme sind nicht das Thema, was Börsen in wirklich eine richtige Downside schickt, sondern Unsicherheiten und wenig Planbarkeit. Und genau das haben wir leider. Also man kann jetzt tatsächlich von 12 bis Mittag planen mit Herrn Trump. Und das ist ein Riesenthema. Genauso auch innenpolitisch. Er hat das große Ziel, die Fed abzuschaffen. Ja, man muss sagen, die Fed ist in Amerika nicht ganz so gleichzusetzen mit der EZB. Die EZB ist schon deutlich souveräner, also die Europäische Zentralbank, als die Fed. Nichtsdestotrotz, diese Gedankenspiele, naja, es wäre schon cool, wenn man als Mr. President die Zinsen alleine bestimmen kann oder zumindest deutlicher eine Richtung vorgeben kann. Das ist natürlich das, was er will. Das ist letztlich geldpolitisch äußerst, äußerst heikel. Man muss ja echt mal überlegen, du hast es ja gerade schon gesagt, der sagt ja wirklich vormittags so, ja, könnten wir mal überlegen, ob wir 200% Steuern auf Alkohol aus der EU so als Vergeltungsmaßnahme machen. Ne? So, das könnten wir ja mal überlegen. Das wirft er einfach mal so in den Markt rein. Der Markt reagiert natürlich da drauf. Das kann ein paar Stunden später schon wieder ganz anders aussehen. Am Ende, er sagt es ja selber, ist ein Dealmaker, also der will einfach, der versucht sich da in Verhandlungsposition zu bringen. Ich glaube, was der mit Amerika macht, das ist völlig Wahnsinn teilweise. Auch die Geschichten mit Mexiko und Kanada, da tut er sich, glaube ich, keinen Gefallen mit. Aber genau wie du sagst, am Ende die Börse, der ist es eigentlich egal, die wollen nur die Unsicherheit nicht. Wir können ja mal zurückgucken in die letzte Amtszeit von Donald Trump, weil da ging das ja auch schon los mit diesen ollen Zöllen. Und wenn du da mal guckst, wie sich dann die Märkte entwickelt haben, gerade auch die Betroffenen, also Konsumgüter, Alkoholsektor und so weiter, die haben sich richtig gut entwickelt, also trotz der Zölle. So, und jetzt ist das bei den 200%, ist natürlich ein Wahnsinn, was der da erzählt, aber in anderen Bereichen sind es teilweise 25%. Das schmeckt natürlich keinem Unternehmen, aber am Ende passen die sich drauf an. Und wenn man es jetzt mal wirklich runterspinnt, könnte man sagen, ja, dann haben die vielleicht höheren Kostenapparat an der Stelle irgendwo. Auf der anderen Seite gewöhnen sich dann die Leute auch an höhere Preise. Und wenn das Thema Zölle irgendwann mal wieder erledigt ist, kann es natürlich auch sein, dass dann die Gewinnmargen wieder höher sind. Also wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das oft dann gar nicht so heiß gegessen worden ist, wie es gekocht worden ist. Also von daher, wenn es sich erstmal alles geklärt hat, was die da vorhaben, dann glaube ich, und das ist ja auch der Punkt, das wollte ich eben übrigens noch gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, wann kommt mal irgendein Ereignis, wo auf einmal die Märkte wieder sagen, hey, ist doch gar nicht so schlecht im Moment, so ist ja doch wieder gut. Also ich hoffe natürlich, dass das Erste, was sich klärt, ist vielleicht, dass der Krieg sich mal auflöst, aber auch dieser ganze Handelskrieg, wenn sich da mal irgendwie ein bisschen Ruhe reinkommt, dann kann das auch ganz schnell wieder zur Beruhigung führen. Also ich glaube, dass wir uns deutlich, also man muss sich deutlich souveräner gestalten jetzt. Also Europa muss sich mehr auf sich fokussieren, denn Amerika ist als Partner nicht mehr so zuverlässig. Und ich glaube, dass einfach, wenn man das jetzt Ganze, was jetzt passiert, mal ableitet, was bedeutet das für mein Depot, da kann man ja mal einen Blick reinwerfen. Das ist ja immer mal wieder auch eine Idee, welche geografische Gewichtung habe ich. Und während Amerika nun wirklich in den letzten Jahrzehnten, das muss man ja wirklich sagen, die Börsen absolut dominiert haben, für die Performances gesorgt haben, europäische, vor allem auch deutsche Märkte immer auch zurückgeblieben sind, glaube ich persönlich, dass man dahingehend jetzt durchaus sein Depot vielleicht ein bisschen anders ausrichten könnte, wenn man wirklich nun Amerika-Übergewicht hat. Und Übergewicht, sage ich mal, 70%, das wäre nicht selten. Im MSCI-Welt haben wir es gesehen. Und wenn man da dahergeht und dieses europäische Ungleichgewicht bereinigt, genauso wie übrigens auch Asien, das glaube ich auch. Also trotz all der schlechteren Szenarien, die durch Zölle und so weiter dort auch mit sich einhergehen, denke ich auch, dass der asiatische Bereich wirklich weiterhin spannend bleibt und auch noch mehr an Bedeutung gewinnt. Auch das ganze Thema KI, Technologie, Robotics und so weiter. Glaube ich einfach, dass sie viel autarker dann noch sein werden und sich ganz einfach andere Handelsbeziehungen auch entwickeln. Und meine Empfehlung sozusagen wäre, wirklich einen Blick ins Depot zu werfen. Wie bin ich regional korreliert? Wie stelle ich mich auf? Und dort wirklich das Thema Europa wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Ich glaube, das wird ein Schlüssel zum Erfolg in den nächsten Jahren sein. Ja, also spricht auf jeden Fall für die Streuung. Und das kann man übrigens in den meisten Depots sehr, sehr einfach analysieren. Also es gibt, so kennen wir das von unserem Handelspartner, aber es gibt es auch bei anderen Banken auch, dass du wirklich eine Depotanalyse machen kannst, wo du dann so eine Ländergewichtung, also sowohl eine Branchen- als auch eine Ländergewichtung quasi dir ausspucken kannst anhand der Titel, die du investiert hast. Das ist ganz interessant. Und genau, Philipp, wie du es schon sagst, ich glaube, es ist immer noch gerechtfertigt, dass Amerika ein Übergewicht in den Depots hat. Einfach weil sehr viele, sehr große, insbesondere Technologiefirmen aus Amerika kommen. Aber bei 70% muss es nun wirklich nicht liegen. Also auch da vielleicht mal ein Rebalancing machen, das schadet sicherlich nicht. Ja, jetzt haben wir über Handelskrieg gesprochen. Jetzt muss man ja leider immer noch sagen, geopolitisch haben wir halt auch noch das Problem. Also Problem ist die schlimme Situation mit der Ukraine. Und ich sag dir ganz ehrlich, Philipp, wo ich das gesehen habe, wie der Zelensky im Weißen Haus da saß, wie sie den da vorgeführt haben, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Also das finde ich, das macht mir große Sorge. Aber jetzt unabhängig von den Märkten, von den Aktienmärkten. Aber wenn man das mal sieht, was da für Leute teilweise mittlerweile an den Regierungen sind, da kann einem schon Angst und Bange werden, oder? Ja, voll. Also der Darwinismus ist zurück. Ja, das Recht des Stärkeren. Und das wird uns weiterhin beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich glaube auch tatsächlich, nicht, dass jetzt, wenn jetzt tatsächlich die Waffenruhe morgen einkehren würde, dass die Börsen daraufhin rennen würden. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also dass da eine wahnsinnige Erholung stattfindet, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube sogar tatsächlich, dass nur die Börsen so ein bisschen davon ausgehen, dass es sich beruhigt. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch generell, dass es die, also es hört sich traurig an, aber ich glaube auch, dass es die Aktienmärkte gar nicht mehr so wahnsinnig interessiert, weil die gar nicht so wahnsinnig betroffen sind. Wir müssen natürlich immer sagen, Rüstungsthema ist natürlich in Deutschland jetzt gerade sehr, sehr in aller Munde. Und unfassbar, was ich im Moment, wie viele Anfragen ich bekomme, ja, jetzt noch in Rheinmetall oder Hensoldt oder wen auch immer investieren. Das natürlich schon, da kann das natürlich schon passieren, wenn sich da was ändert. Also gut, wenn der Krieg vorbei ist, dann muss man mal gucken, zu welchen Konditionen, ne, wie weit wird dann aufgerüstet, aber vielleicht auch wieder nicht. Und das ist gerade sehr spekulativ, aber alles andere, ja, da glaube ich auch, solange das jetzt nicht noch weiter eskaliert, wird das wahrscheinlich an den Aktienmärkten gar nicht so viel auslösen. Aber Nick, weißt du, was das Beste eigentlich an der Nummer ist? Also jetzt, wenn man sich das alles so mal anguckt, so nicht nur die letzten 30 Tage, sondern auch die letzten Jahre, weißt du, was so eine Message auch bei mir ist? Das Beste, nee. Weißt du, was das Beste an Aktien ist? Man kann damit kein Geld verlieren. Also hast du jetzt Zitat rausgehauen? Wir sind noch nicht mal am Ende der Sendung. Ja, aber ich finde, das passt nämlich super rein, weil ich saß letztens an meinem Broker und habe mir das alles so angeguckt und habe natürlich auch gesehen, wie es auch bei mir ein bisschen runterging. Und es hat mich null beeindruckt. Und da war wirklich so die Erkenntnis, weißt du, das ist eigentlich scheißegal. Ich kann mit diesen Aktien gar kein Geld verlieren, weil wir haben so. Ich wollte sagen, das musst du erklären, ja. Ja, das genau. Ist jetzt nicht selbst erklären. Genau. Also, wenn ich jetzt natürlich all in vor ein paar Tagen in Tesla gegangen wäre, hätte ich jetzt Geld verloren. Ja? Wenn ich jetzt all in eine Wirecard gegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall ganz viel Geld verloren. Aber wenn ich mir mein Portfolio angucke, mein Depot angucke, sei es meine Einzelaktien, meine Spielerei oder aber auch mein Basisinvestment, meine Fonds, dann ist es einfach so, dass ich schon so viele Krisen, hat mein Depot schon erlebt. Also das Aktuellste, die Tech-Krise gerade, wenn man dann schon das so beziffern darf, betiteln darf, dann natürlich der Ukraine-Krieg, die Zinswende, Inflationsthemen, Corona, Euro-Finanzkrise, wir können auch weiter zurückgehen. Ich habe doch schon so viele Krisen miterlebt und ich sehe doch, dass mein Geld nie weniger geworden ist. Ich sehe, dass es mal, ich kenne auch die Jahre 2020 oder auch 2021, wo mein Depot für dieses eine Jahr betrachtet tief dunkelrot war. Und in dem Moment hätte ich quasi Geld verloren. Das waren aber alles nur Buchwerte. Es hat sich alles wieder erholt. Und das ist jetzt nicht so diese Gottgläubigkeit, naja, das wird schon alles wieder werden, sondern das ist einfach fundiert 100 Jahre Börsengeschichte. Wenn ich in Anleihen investiere oder in irgendwelche anderen komischen Vehikel, dann kann ich damit Geld verlieren oder ich brauche extrem lange, um es vielleicht wieder zurückzugewinnen. Bei den Aktienmärkten ist das aus meiner Sicht anders. Und ich weiß schon, man sollte so nicht in ein Kundengespräch reingehen. Und man sollte Kunden nicht suggerieren, dass das hier eine sichere Sache sei. Aber ist auf jeden Fall auch keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Das, ne, müssen wir auch einschieben. Genau, aber wenn ich in mein Depot gucke, Nick, ich kann kein Geld damit verlieren. Es ist völlig egal, was ich mache. Ich verliere damit kein Geld. Es ist einfach jetzt gerade, dass du uns über deine Erfahrung berichtest und also ich finde das Zitat an sich, da kann man wirklich falsch verstehen, aber jetzt, wenn du es erklärst, dann weiß man natürlich genau, was du meinst und das sagt ja auch am Ende nur, wir machen dann Verluste, wenn wir dann verkaufen, wenn die Kurse gerade im Minus sind. So, und wenn man dieses Urvertrauen hat und das hat jetzt nicht nur Philipp, das habe ich auch, wenn man sich mit der Geldanlage wirklich mal beschäftigt und da reden wir wirklich von Jahrzehnten, 100, 150 Jahre zurückschauen, seitdem es quasi die Börsen so gibt, wie wir sie kennen, dann hat sich immer bewahrheitet, man kann kein Geld verlieren, wenn der Anlagehorizont lang genug ist. Also es gab immer mal Phasen, auch mehrere Jahre, wo die Börsen im Keller waren, auch im Minus waren. Auch da hat sich aber immer bewährt, breit gestreut aufgestellt zu sein. Aber vor allem, wenn man das zeitlich durchhalten kann, dann ist es irgendwann wieder nach oben gegangen. Und Philipp, ich denke, du meinst genau diese Botschaft damit, dass man sich gar nicht so viel Sorgen machen muss, jetzt was passiert gerade, was geht gerade im Keller, sondern langfristig gucken. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, jetzt geht es ja immer so drum, ja, ist der DAX jetzt bei 23.000, geht der vielleicht wieder auf 20.000 oder auf 25 oder vielleicht auch auf 18. Oder der Dow Jones, jetzt ist er, weiß ich nicht, bei 43, 44, wo geht der nochmal hin? Ich bin mir ganz sicher, wenn wir in 10 Jahren hier beide sitzen, beide ein bisschen grauer vielleicht, ein bisschen Antifaltencreme im Gesicht, schon. Aber dann ist der Dow Jones, keine Ahnung, also ob der bei 100.000 ist oder 150, ich weiß es nicht, aber dann werden wir zurückblicken und sagen, ja, weißt du noch, damals, da haben wir ja von der Krise gesprochen oder von einem vielleicht Bärenmarkt, als da mal die Börse von 10% zurückgegangen ist, so von 44 auf 42 oder 41.000 Dow Jones. Und ja, von daher dieses langfristige Bild nie aus den Augen lassen, das ist ganz wichtige Botschaft. Klingt jetzt schon, ja. Und Nick, Leute treffen so schlechte Anlageentscheidungen aus Angst, auch nur einen Cent Geld zu verlieren, mit der Konsequenz, dass sie garantiert irgendwie Geld verlieren. Das klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen komisch, wie ein Netz zu haben. Aber wenn man sich die ganzen Lehren der Vergangenheit anguckt, wir kennen immer das Thema Börsengeschichte, wir können auf 100 Jahre zurückgucken, wir kennen immer das Thema Inflation. Und wenn ich mein Geld einfach, wenn die Leute sich freuen, es für 2% auf irgendeinem scheiß Tagesgeldkonto zu parken, dann ist es tatsächlich noch nicht mal inflationsbereinigt. Also all die Entscheidungen, die Kunden oder Anleger oder Menschen treffen aus Angst vor Verlusten, führen aus meiner Sicht nur dazu, dass sie irgendwie garantiert irgendwelche Verluste nehmen, nämlich entgangene Gewinne. So. Ja, oder halt wirklich realisierte oder Verluste. Realisierte, also das Verluste, muss man eben sagen. Also eigentlich muss man schon feststellen, die Verluste sind oft hausgemacht dann. Die Leute, die eben sich da nicht drum scheren, die erleben diese schlechten oder diese Verluste in der Regel dann nicht. Ne? Man muss auch noch, das wollte ich eben nämlich auch noch gesagt haben, bevor du mit dem Zitat kamst, man muss sich auch immer vorstellen, was passiert denn, wenn? Also wenn jetzt unsere Kunden uns ansprechen und sagen, und das haben wir ja gerade oft, hey Philipp, hey Nick, wie wäre es jetzt alles verkaufen und wenn es erstmal 20% günstiger ist, dann gehe ich wieder rein. Ja, das ist halt auch so eine Geschichte, das sieht auf dem Tableau immer schön aus, das kannst du in der Rückbetrachtung, kannst du auch immer schön sagen, ach guck mal, hättest du da verkauft und da gekauft, dann hättest du nochmal 20% mehr Rendite, aber jetzt überlegt mal, wenn ihr verkauft, ihr habt Verkaufsgebühren, also je nachdem wie, was und wo ihr macht, Verkaufsgebühren, ihr müsst Steuer auf Gewinne bezahlen, muss man zwar so oder so, aber heißt ja auch, wenn ihr dann wieder investiert, vielleicht in den gleichen Fonds oder die gleiche Aktie, dann habt ihr einen geringeren Wert, den ihr refinanzieren könnt oder wieder mit einsteigen könnt. Das heißt, auf einen geringeren Wert kommt dann auch der Zinseszinseffekt oder die Dividende. Also ne, man hat ja auch so eine gewisse Steuerstundungseffekt, wenn man nicht verkauft. Plus dann, wenn man neu kauft, dass man auch wieder Gebühren hat. Und was dann oft sogar noch das schlimmste Argument ist, wenn du rausgehst, wann gehst denn du wieder rein? So, jetzt sind die Börsen 13% runtergegangen, du hast es eben schon gesagt, Freitag ging es wieder ein bisschen nach oben, fängt dann derjenige, der vorher verkauft hat, schon wieder an und sagt, oh, es dreht wieder nach oben, ist 3% hochgegangen, soll ich mal schnell wieder reingehen, weil wenn ich noch eine Woche warte, habe ich mit Rosinen gehandelt oder warte ich noch länger, bis es nach unten geht und nicht selten ist es so, dass die Leute den Einstieg einfach nicht mehr finden. die Börse geht nach oben, läuft weg und dann sagt man immer, ja, wenn es das nächste Mal einen Rücksetzer gibt, Und ich sage ganz ehrlich, und da kann ich auch mal ein Beispiel nennen, Alphabet-Aktie ist ja allen bekannt, Google, tolles Unternehmen, keine Frage. Mir geht es auch gar nicht um das Unternehmen an sich, aber um die Aktie. Und ich höre im Moment von allen möglichen Seiten, wie günstig dieses Unternehmen bewertet ist. Also eine Aktie kostet aktuell 150 Euro, die hat auch schon mal 200 Euro gekostet. Die Bewertungskennzahlen dahinter, also die haben irgendwie KGV von 17, 18 aktuell. Das ist für ein Tech-Unternehmen wirklich recht günstig. Ich weiß aber noch, wenn wir jetzt mal irgendwie 5 Jahre zurückgucken oder meinetwegen auch vor Corona, da stand die Aktie, ich gucke jetzt mal gerade vor Corona, ich glaube irgendwie bei, weiß ich nicht, 70 Euro, 65 Euro. Während Corona ist die dann auf 50 Euro runtergegangen. Und dann ist die auch erstmal schön nach oben gelaufen. Ja? Also fast wie an der Schnur gezogen, bis auf 125. Und in der Phase hat immer jeder gesagt, die sind jetzt viel zu teuer. Also die waren noch bei Corona bei 50 Euro, dann sind sie hochgelaufen, 125, die waren viel zu teuer. Jetzt haben wir die 200 schon mal gesehen, jetzt ist sie ein bisschen runtergekommen, das ist ja auch noch nicht die Welt, auf 150. Und jetzt sagt jeder, ist das günstigste Unternehmen, was du kaufen kannst. Jetzt mal ein bisschen salopp ausgedrückt. Und was ich damit eigentlich nur sagen möchte, derjenige, der einfach regelmäßig in den letzten Jahren in Alphabet investiert hätte, egal ob der Kurs gerade ein bisschen höher war oder ein bisschen weiter unten stand, der hat jetzt einen Einstiegskurs, also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, der deutlich unter dem Kurs ist, wo er jetzt steht. Was soll ich jetzt anfangen, wenn mal gerade die Märkte 20% runtergehen, mal zu sagen, jetzt muss ich unbedingt da reingehen, weil es ist das Superschnäppchen. Das ist alles, also wir können das nicht planen, wir können nicht timen, ob sie jetzt weiter noch auf 100 Euro runtergeht oder ob sie jetzt, weiß ich nicht, das nächste Allzeithoch erreicht bei 250 Euro, keine Ahnung, wir wissen es einfach nicht. So, und von daher regelmäßig investieren, nicht zu viel Kopf drum machen, ob ich jetzt den richtigen Einstiegszeitpunkt erwische, einfach nur regelmäßig dranbleiben und vor allem nicht nervös werden, wenn es dann doch erstmal in die andere Richtung geht, als die, die ich mir vorstelle. Und jetzt hast du das eine Szenario abgebildet oder dargestellt. Ich finde, wir können uns mal ganz kurz das andere angucken, weil Leute fragen mich auch, sind das jetzt die Chancen schon zum Nachkaufen? Und ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen leidenschaftslos wirke. Nick, mich interessiert, was du darüber denkst. Ich finde, das sind jetzt nicht die, also wenn ich nur mein persönliches Anlageverhalten mir angucke, ich habe nicht groß nachgekauft, habe nichts gemacht. Also meine Sparpläne laufen durch, alles gut. Und ich habe natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn es mal wirklich richtig scheppert, mal was auch umzuschichten. Ne? Wir haben auch mal über einen Laufzeit-ETF gesprochen und so weiter. Das sind alles so Optionen, die ich im Zweifelsfalle hätte. Aber für mich sind das jetzt noch keine Nachkaufkurse, wo ich hier Fenster aufmachen muss, Schwerin, Obotritenring und sagen muss, Leute, kommt mal rein. Hier müssen wir kaufen, kaufen, kaufen. Ne, anders als Corona beispielsweise, da haben wir ja eine Info rausgeschickt, am Point of Sale sozusagen. Siehst du das anders? Was denkst du? Sind das jetzt hier Nachkaufkurse oder nicht? Also es gibt einen bekannten Fondsmanager, der hat auch ein Börsenmagazin und der sagt, jeder Tag ist Kauftag. So, genau, da gehe ich mit. Ja, genau. Und da kannst du, das ist ja das, was ich eben sagte. Da können wir uns jetzt lange drüber irgendwie streiten. Ist das jetzt gut? Also, du hast recht. Es ist jetzt nicht so, dass die Märkte historisch unterbewertet sind. Nein, ich meinte nicht du. Ich meinte, die Märkte schreien mich nicht an. Nein, du schreist nicht. Du bist einfach ruhig. Ja, genau. Also, es gibt Situationen wie bei Corona, wo man gesagt hat, da hat der ganze Markt aufgrund einer Panik die Kurse nach unten getrieben, obwohl es nicht, also die Ergebnisse der Unternehmen haben das überhaupt nicht hergegeben. Die haben ja nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie Gewinneinbrüche gehabt. Man wusste ja gar nicht, was kommt. Und das schreit einen an, wo man sagt, ey, Moment, das war, glaube ich, nicht ganz gerecht. Was wir jetzt sehen, ist so eine gewisse Korrektur, gerade im Tech-Bereich. Und ich sage ganz ehrlich, jeder, der im Tech-Bereich vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel drin ist oder vielleicht noch nicht so seine Positionsgröße erreicht hat, die er haben möchte, da kann man jetzt schon mal sagen, ich mache jetzt vielleicht meinen Sparplan, verdoppel den oder wenn ich jetzt hier mal ein paar noch irgendwo liegen habe, pack die mal rein. Einfach mit dem Gedanken, eigentlich kannst du jeden Tag reingehen, aber dann doch bitte lieber jetzt, wo es 20 teilweise, also es ist ja schon in den Fonds teilweise 20-25% jetzt eingebrochen, dann lieber doch jetzt als noch vor 2 Monaten, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt meine ganzen Großeltern alle wieder besuche, um überall einen 100er zu bekommen, weil ich jetzt hier jeden Cent irgendwie umdrehen will, um den zu investieren zu können. Da bin ich ja beruhigt, dass du nicht singen musst oder so. Nee, haben wir noch ganz kurz Zeit für eine persönliche Geschichte? Ja, heraus. Nick, erinnerst du dich an, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, also waren wir gerade auf dem Weg, die haben wir im Auto gedreht, da waren wir auf dem Weg zu einem Fondskongress, da habe ich, die Folge hieß, du brauchst nur diese eine Aktie. Da habe ich dir erzählt, das ist schon ein paar Tage her, dass mein Sohn eine Aktie gekauft hat. Da habe ich. Stimmt, das war doch Netflix, oder? Oh Mensch, du sollst doch nicht spoilern. Also, okay, ich habe nichts aber gesagt. Aber ja, das war Netflix, genau. Wir saßen, das raus. Genau, wir saßen auf der Couch, ich habe ein Buch über die Börse gelesen. Mein Sohn, ich mache jetzt Kurzfassung, der Rest könnt ihr euch in der Folge anhören. Hat mein Sohn mich gefragt, was lese ich da? Habe ich gesagt, das ist ein Buch über Aktien. Er sagt, was sind denn Aktien? Und dann habe ich gesagt, hey, wie erkläre ich ihm das jetzt? Er ist ja noch klein. Und dann habe ich gesagt, Mensch, komm mal mit, bin zum Eisregal, habe Magnum-Eis rausgeholt. Ich sage, hier, das gehört Papa. Er sagt, ja, hast du ja eine Hand. Ich sage, nee, mir gehört die Firma, die dieses Eis hergestellt hat. Oder Mamas iPhone, ja, das ist ja Apple, das gehört mir auch. Ne? Und Disney kennst du doch auch, mein lieber Sohn, du kennst doch Disney, ja, gehört mir auch. Er sagt, wie, dir gehört das alles? Ja, das gehört mir alles. Papa gehören all diese kleinen Unternehmen, ja. Ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil. Ich will es nur mal einschieben, bevor jetzt hier Philipp größenwahnsinnig wird. Habe ich ihm auch erklärt, ganz kleiner Anteil, er hat gefragt, was ich machen muss. Ich habe gesagt, ich muss gar nichts machen, mir gehört das einfach. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, Madi, wenn dir irgendein Unternehmen gehören dürfte, welches wäre das? Und er hat nicht eine Sekunde gezögert, Riesenglotzkorken, Riesenaugen gekriegt und gesagt, Netflix. Und das war auf dem Sonntag. Und da habe ich gesagt, okay, mein Sohn, heute hat die Börse zu, aber morgen kaufe ich dir Netflix. Und dann bin ich ins Büro gefahren am nächsten Tag, habe mir tatsächlich eine Netflix ins Depot gelegt und habe so eine Aktienurkunde ausgedruckt. So eingerahmt, silberner hier Rahmen, hab dann so mit Photoshop, ne, früher wurden ja Aktienurkunden wirklich so übergeben, bin dann nach Hause, ich sag, hier mein Sohn, eine Netflix zum Nennwert von 183,10 €. Wahnsinn. So, und was soll ich dir sagen, Nick, da ich ja weiß, dass du auch die Börsen verfolgst, wir wurden bei Netflix ausgestoppt. Also Netflix lief hoch. Ja, und nicht, ich wollte gerade sagen, nicht, weil es in den Keller gerannt ist. Also Netflix ist dann bis über 1.000 € pro Aktie gegangen. Ja, genau. Und auch das muss ich gerade noch dazu sagen, es ist ja immer so, Netflix war ja vorher schon ein gutes Unternehmen. Die standen auch vorher schon mal bei 600 € pro Aktie. Nur wenn erstmal irgendwo der Wurm drin ist und dann irgendwo negativ, also eine Aktie nach unten geht, dann werden auf einmal die ganzen Nachrichten nur noch negativ. Dann hat die Leute haben ein halbes Jahr vorher gesagt oder 3 Wochen vorher, Netflix ist das beste Unternehmen der Welt, es guckt keiner mehr normalen Fernseher, nur noch Netflix. So, Aktie geht nach unten, was sagen die Analysten und die ganzen Finanzfachleute? Ja, war doch klar, dass die nach unten gehen, weil die Leute wollen wieder normalen Fernseher gucken, die wollen Schulden, wieder... Schulden. 20:15 Uhr kommt der und der Film, dann haben wir hier eine feste Uhrzeit und das andere überfordert mich und alles viel zu viel und alles ist schlecht und Netflix sowieso doof. So. Kurzfassung. Und dann, gut, ja, Kurzfassung. Also einfach mal, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, solche Storys, wie getrieben das manchmal ist. Philipp, der das natürlich gut einschätzen kann und sein Sohn, der auch ein sehr gutes Börsengespür offensichtlich hat, sagt, ja. ich möchte jetzt Netflix. Ja, das liegt am Boden, Papa, kauf mir Netflix. Also tatsächlich war mir der Kurs damals völlig egal und auch wohin Netflix, weil alles, was passiert wäre, wäre ein interessantes Learning für meinen Sohn gewesen. Dass natürlich Netflix dann so rannte, ist natürlich total aberwitzig. Und wir hatten den Deal, dass wir immer sagen, okay, wenn der aber ein gewisses Maß wieder runterfällt, dann verkaufe ich. Das habe ich vor allem, da hat meine Frau drauf Wert gelegt, ja, dass wir jetzt unbedingt einen Sicherheitsanker drin haben. Naja, und dann rannte er auf 200, auf 300, auf 400, auf 500. Und immer, wir saßen zu Hause und, ach, wo ist eigentlich Netflix? Ah, bei 600, ah, geil. Und dann ging das immer so weiter, bis auf 1.000 €. Ich sage, Matti, die ist bei 1.000. Naja, und dann haben wir den Deal gemacht, okay, wir sichern uns nach unten hin ab. Ich glaube, ein bisschen über 800 € war das. Also schon ausreichend Puffer zum aktuellen Kurs. Aber da habe ich gesagt, das setzen wir da als Limit. Wenn das gerissen wird, wird verkauft. Da kann nichts mehr passieren. Was ist passiert? Dieser Stop-Kurs wurde gerissen. Netflix wurde verkauft. Nick, wir saßen alle trauernd zu Hause vor dieser Aktienurkunde. Wie konntet ihr das tun? Ja, konntet ihr das tun? Ihr wisst es ja, ich bin ja kein Freund der Stop-and-Loss-Geschichten. Philipp ist es ja ein bisschen eher. Also ich kann es total nachvollziehen, den Gedanken an sich. Aber ey, wie traurig, ne? Dann hat der Junge seine erste Aktie und dann sitzt ihr da. Ich kann es wirklich nachvollziehen und weint da die ganze Familie, die Kinder eine Woche aus der Schule genommen, Philipp 3 Wochen telefonisch nicht erreichbar. Ja, genau. Ja, also und da muss man natürlich... Stop wurde ausgelöst bei 800, inzwischen ist sie wieder bei 870. Ja, also auch da wieder, wenn man Einzelaktien macht und dann überzeugt ist, dann sollte man sich nicht vom Kurs treiben lassen. Die Frage ist immer, was habt ihr damit, was war euer Gedanke dabei? So, also das wäre meine erste Frage, aber das hast du ja alles schon mal, haben wir ja schon mal bequatscht. die wichtigste Frage wäre eher, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Habt ihr das dann wieder reinvestiert oder was habt ihr gemacht? Nee, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe zu Matti gesagt, pass auf, ich schlage dir folgenden Deal vor. Also es war ja ein Geschenk von mir, das heißt, es ist sein Geld. Ja? Ich sage, ich schlage dir folgenden Deal vor. Du hast jetzt 2 Wochen Zeit, mir zu sagen, was wir mit dem Geld machen. Meine Idee wäre, die Hälfte davon, die kannst du, da kannst du was mitmachen, kannst du dir was Schönes kaufen oder was auch immer oder zur Seite legen für dich. Und die andere Hälfte, lass uns die bitte wieder investieren. Das, du hast doch gesehen, was für ein tolles Näschen du hast. Lass uns das bitte, du hast jetzt bitte 2 Wochen Zeit, darüber nachzudenken, welche Unternehmen wir kaufen wollen. Und dann sagst du mir das bitte. Ja, und Nick, das läuft jetzt am Wochenende ab, die Frist. Also frag mich mal bei der nächsten Folge. Tatsächlich, ich frage ihn ja all die Jahre schon. Ich sage, was ist die nächste geile Idee von dir? Weil das läuft, ja, Goldhändchen. Ja, das Orakel von Schwerin. Das Orakel von Schwerin, genau. Aber er kam ja mit keinen Ideen. Deswegen. Aber soll ich dir mal was sagen? Also wo du mir das damals gesagt hattest, also damals, ne? Genau, Netflix jetzt ausgestoppt, da habe ich gedacht, Philipp, ey, was ist das für ein Signal an deinen Sohn, ey, langfristig investieren und du lässt ihn ausstoppen. Und dann habe ich aber mal sacken lassen und denke jetzt, auch so wie ihr das vorhabt, ne, wie du hast mir ja auch so erklärt, es ist eigentlich genau das Richtige, weil dein Sohn sieht, er ist lange dabei, also für seine Verhältnisse gut dabei geblieben. Er weiß, da kommt was raus, was auch was für ihn was Greifbares ist. Also der wird sich jetzt irgendwas Geiles kaufen, was er sich sonst vielleicht nicht gegönnt hat. Also das könnte ihn ja sogar dazu erziehen, zu sagen, hey Papa, ich möchte weiterhin in Aktien und in Fonds investieren. Und trotzdem wird er weiterhin investieren und dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Diversifikation. Und das wäre mein Tipp an dich oder an euch. Macht dann als Learning nicht nur eine Aktie beim nächsten Mal, sondern 2, um ihm dann zu erklären, ja, pass auf, jetzt haben wir den ersten Step gemacht. Ja. Der zweite heißt, wir diversifizieren. Plus, du nimmst auch was von dem Gewinn und hast auch was davon. Und dann weiß er ja, wieso, was man an den Märkten erreichen kann. Ja, ich bin gespannt, wofür er sich entscheidet. Rheinmetall. Ja, genau. Ich fährt mit dem Spielzeugpanzer das nächste Mal zur Schule. Ich habe übrigens mal geguckt, 6. September 2022 kam die Folge raus. Folge 25 war das. Diese eine Aktie brauchst du nur. Auch witzig, dass es Folge 25 ist, wo er doch am 2.5. Geburtstag hat. Na gut, das war jetzt sehr viel privater Talk. 3 Jahre lang Netflix, war eine schöne Reise, jetzt sind wir ausgestoppt. Aber es bewegt uns, so wie auch den ganzen Rest, es bewegt uns am Ende des Tages auch nicht so wahnsinnig groß. Wir sind breit investiert, wir sind gut aufgestellt und das, liebe Leute, solltet ihr auch sein. Dann werdet ihr erfolgreich sein, dann werdet ihr gar nicht anders können als erfolgreich sein. Und damit würde ich die Folge zumachen. Mein lieber Nick. Bist du damit einverstanden? Ja. Zitat haben wir schon gebracht. Was ist das Zitat? Also, alles gut. Ach so, hier, mit Aktien kann man kein Geld verlieren. Vielleicht machen wir es sogar zum Folgentitel. Ein fragwürdiges, aber es ist ein Zitat, ja. Philipp P. aus S. Sehr schön. Also ihr Lieben, passt auf euch auf. Passt auf euer Geld auf, damit das nicht leer ausgeht. Und bleibt uns gewogen. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Und senden Grüße aus Schwerin und aus Bünde. Macht's gut. Bis bald und ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.